Nach dem Reglement der Einberufung der Generalstände sind alle Angehörigen des dritten Standes, die in Frankreich geboren, ansässig und in die Steuerliste eingetragen sind, zur Mitwirkung bei der Abfassung der Beschwerdehefte und zur Wahl der Abgeordneten zugelassen. Mit Ausnahme der Bettler, Vagabunden, Domestiken und notorischen Tagediebe. Präsident der Wählerversammlung des Bezirks ist Richter Bill Koch, dessen Familie ihre Pfründen durch Babeufs lehensrechtliche Recherchen nicht ohne Grund bedroht sieht. Babeufs Eingaben zu den Beschwerdeheften werden abgelehnt. Aber es gelingt ihm, seinen immerwährenden Kataster abzuschließen und in Paris eine Möglichkeit zum Druck des Werks zu finden. Am 17. Juli 1989 trifft Babeuf in dem revolutionären Paris ein. 3 Tage nach der Übernahme der Bastille. Als der König sich mit der blau-rot-weißen Kokarde am Hut auf einem Balkon des Hôtel de Ville zeigt. Er verlässt die aufrührerische Stadt am Morgen des 5. Oktober, während die Frauen dabei sind, nach Versailles sich aufzumachen, um den König zu holen. Das erfährt er erst zu Hause in Rouen. Bei keinem der ganz großen Ereignisse der Revolution in Paris, den berühmten Volkserhebungen und Umstürzen, war er in Person zugegen. 92, am 20. Juni und am 10. August, ist er weit vom Schuss in der Picardie. Weit vom Schuss in Paris, aber ganz nah am Schuss bei sich in Rouen und Umgebung. Gleich Anfang Oktober 89, bei seiner Rückkehr, macht er sich ans Werk gegen die hinterhältige Politik der Privilegierten aller Stände. Rouen ist nicht die gärende, fast 1-Millionen-Stadt Paris mit ihrer Unruhe, den schnell aufgebrachten Menschenmengen, den belagerten Bäckerläden, dem Palais Royal mit seiner Mischung aus Literatia, Kaffeehauspolitik und Kontakthof, den übervölkerten Vorstädten im Osten und dem Glanz der Geschäfte und der Theater. In Rouen herrschen noch Ruhe und Ordnung der guten alten Zeit, unerschütterlich unter der Dynastie Bill Koch. Aber das scheint nur so. Streit gibt es beispielsweise um die Erhebung der Getränkesteuern in der bisherigen Form. Babeuf gelingt es, in wenigen Wochen entscheidenden Einfluss auf die Korporationen der Gast- und Schankwirte zu gewinnen. Erst in Rouen, dann nach und nach in fast allen wichtigen Ortschaften der Picardie. Sie weigern sich hartnäckig, die von ihnen weiterhin verlangten Getränkesteuern zu zahlen und bestehen auf ihre Abschaffung. Zu ihrem offiziellen Sprecher wählen sie Babeuf. Babeuf geht in seinem Kampf gegen die alten Zöpfe im Steuerwesen noch einen Schritt weiter. Er verfasst eine Petition an die Nationalversammlung, um auseinanderzusetzen, dass die alten indirekten Steuern und Stadtzölle bei den jetzt frei gewordenen Franzosen selbst provisorisch nicht mehr existieren können und dürfen. 800 Gemeinden der Picardie und des Artois unterzeichnen die Petition. Zerschlagt diese verfluchte Aide et Gabelle. Dann fordert Hab und Gut Leib und Leben für das Wohl des Staates. Kein Opfer soll uns zu groß sein. Andernfalls jedoch wären die Folgen unabsehbar, droht er. Inzwischen sind seine Gegner, die Herren Bill Koch und Co., längst tätig geworden. Und am 21. Mai 90 liegt ein Haftbefehl gegen Babeuf vor. Anstiftung zur Anarchie. Er wird nach Paris, zuerst in die Conciergerie, dann ins Châtelet gebracht. Ein in Abwesenheit gegen ihn ergangenes Urteil bekommt er zugestellt. Das lautet auf eine langjährige Gefängnisstrafe und Pranger. In seiner verzweifelten Lage wendet er sich an Marat, der selber von der Polizei gesucht wird und sich versteckt hält. Der Freund des Volkes behandelt in seiner Ausgabe vom 4. Juli den Fall Babeuf und wenige Tage später wird dieser entlassen. Wieder in Rouen zurück, 1991. Herausgabe einer Wochenzeitung im Oktavformat, Le Correspondant Picard von François-Noël Babeuf, Soldat Citoyen. Nach dem Vorbild von Marats Ami du Peuple, 40 Nummern erscheinen. Lasst euch nicht ablenken von der großen Frage der Verwaltung des Reiches. Euer Glück im Einzelnen hängt ab vom Glück der Gesamtheit. 14. November 90. Babeuf in Rouen zum Mitglied des Generalrates gewählt. Einen Monat später wird ihm das Amt entzogen, weil er wegen seines Kriminalverfahrens nicht in aller Form freigesprochen worden sei. Ebenso ergeht es ihm Anfang 91 bei der Wahl zum Friedensrichter. Februar, März 91. Unruhen unter den Bauern des Landes, die sich weigern, die alten Feudalabgaben weiterzuzahlen. Wenden sich an Babeuf um Hilfe, der eine Petition an die Nationalversammlung verfasst. Als Antwort Militärpatrouillen, die Bauern von Davencourt greifen zur Selbsthilfe, erzwingen den Verzicht auf die Feudalabgaben. 17 Bauern des Dorfes verhaftet als Anstifter zu Raub und Gewalt. Babeufs eigene finanzielle Not und das Elend seiner Familie haben inzwischen einen Grad erreicht, dass ihm die Sorge ums tägliche Brot kaum noch Zeit für politische Aktivitäten lässt. Im September wird er zum Administrator des Departements Somme gewählt. Im November wird er Mitglied des Direktoriums von Montdidier. Radikal wie immer lässt die verhassten Embleme des gestürzten Despotismus, Wandteppiche mit den Lilien der Bourbonen und Porträts der Könige aus den Räumen der Stadtverwaltung, öffentlich verbrennen.